Kapitel 6, Übung A29. Hören Sie ein Gespräch auf einer Party. Beantworten Sie während des Hörens oder danach die folgenden Fragen. Hallo. Hallo. Sind Sie eine Freundin von Christine? Nein, ich bin eine Arbeitskollegin. Ich heiße Claudia. Freut mich. Ich heiße Oskar, Oskar Walter. Arbeiten Sie schon lange mit Christine zusammen? Nein, ich habe erst vor 4 Wochen bei Cargo angefangen. Christine und ich sitzen im selben Büro. Und Sie? Wo arbeiten Sie? Ich arbeite in einem Ingenieurbüro, gleich hier in der Nähe. Sind Sie Bauingenieur? Nein, Architekt. Aber ich arbeite mit vielen Bauingenieuren zusammen. Wir projektieren Industrieanlagen für die chemische Industrie. Arbeitet Ihr Mann auch bei Cargo? Nein, ich bin nicht verheiratet. Das wollten Sie doch wissen, oder? Um ehrlich zu sein, ja. Und Sie? Sind Sie verheiratet? Ich bin geschieden. Also einen Versuch habe ich schon erfolglos hinter mich gebracht. Wo war das Problem? Oder darf ich das nicht fragen? Tja, das kann ich so einfach nicht sagen. Ich glaube, wir waren zu verschieden. Wenn ich Musik hören wollte, wollte meine Ex-Frau einen Film sehen. Wenn ein wichtiges Fußballspiel im Fernsehen war, wollte sie ausgehen. Also jeder von uns wollte immer etwas anderes. Ich hatte früher mal einen Freund, da war das ganz genau so. Was machen Sie denn abends, wenn Sie nach Hause kommen? Na, das, was alle machen. Ich koche mir was zum Abendessen, dann höre ich Musik, lese ein Buch oder sehe fern. Kochen Sie gerne? Um ehrlich zu sein, nein, ich kann auch nicht besonders gut kochen. Dann kommen Sie doch mal zu mir zum Essen. Ich koche sehr gerne. Was denn? Was immer Sie wollen. Spaghetti mit Tomatensauce, Spaghetti ohne Tomatensauce, Spaghetti mit Käse. Spaghetti ohne Käse. Das klingt alles sehr gut. Ich komme gerne. Morgen Abend? Ja, morgen Abend habe ich nichts vor.